Dark Vevel Beef, 9 in den Jeans. Penn oder schieß, yalla fuck the police. Bleiben unter uns, weiß oder bunt. Kamen rein in die Bank mit den Jungs. Jeden Tag beschäftigt den Umsatz zu zählen. Sind wir da, wählt so die 110. Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute dreht sich alles um einen der spannendsten Rapper der letzten Jahre. Manni Masari, was krass, Rapper sind auf Twitter unterwegs, denn sie wissen, wir schicken sie zum Kiefer-Orthopäden. Digga, alles bleibt echt, wie die Filme, die wir drehen. KMN Gang, Crack, Koks, Beast Unternehmen. Mein Bruder auf der Jagd, jeden Tag unterwegs. Ich hoffe, du verzeihst, Mama bleibt unter Tränen. Zu Hause fehlt Brot, Papa Querschnitt gelähmt. Ja, wir ticken groß, bis wir uns im Mercedes sehen. Miete wurde nicht bezahlt, zu viele Probleme. Dein echter Name ist Granit Musa. Er wurde 1993 geboren. Und ist ursprünglich aus dem Kosovo. Und er sticht von da zu. Nonstop Wechselkarten und spiel mit den Cops. Ich hab nichts zu verlieren, Wallah, schieß in dein Kopf. Sag, wer will Beef? 9 in den Jeans. Kenn oder schieß, yalla, fuck the police. Bleiben unter uns, weiß oder bunt. Kamen rein in die Bank mit den Jungs. Jeden Tag beschäftigt, den Umsatz zu zählen. Sind wir da, wählt so die 110. Heimat kaputt, muss dann fliehen. Später kam er nach Deutschland, schon als Teenager hat er sich für Musik interessiert und angefangen zu rappen. Vom Krieg, hier am Block strecken sehr viel Kokain. Check, Nase links, rechts, fast life, du wirst hören, dass die Straße drin steckt. Möbelboss, Schießerei, rede nicht vom Kilo. Mein Film, den ich lebe, hast du gesehen im Kino, du Pussy. Das Besondere an ihm ist, er erzählt in seinen Songs echte Geschichten aus seinem Leben. Von Freundschaften, Loyalität, aber auch von schwierigen Zeiten. Mach nicht auf krass, wenn du Angst hast, ich schieß in deinen Kopf. AZ wurde besonders bekannt durch die Garmin Gang. Zusammen haben sie viele Fans erreicht und Hits rausgebracht, die echt hängen bleiben. Man merkt sofort, er kann harte Raps rappen, aber auch melodische Parts einbauen. Das macht seine Musik abwechslungsreich und cool. Wo versammelter Mannschaft, das ist erst der Anfang, 3 Jahre Haft. Am Ende kann man sagen, AZ ist mehr als nur ein Rapper. Er erzählt Geschichten, die viele Leute bewegen und bleibt dabei immer echt. Man hört seine Songs an, dass sie aus seinem Leben kommen. Das mag ihn besonders. Brüder draußen sorgen dafür, dass die Anklage platzt. Oh, Brüder draußen sorgen dafür, dass die Anklage platzt. Herr von du Notensohn, ich bin draußen. Das war's von mir zu AZ. Hau rein und ciao. Wir sind alle aus der Haft. Wir haben keine 10 Euro Samsung-Handys mehr. Wir haben jetzt Blackberry. 100 Mille sind offen. Draußen. Ich schuld mir ab. Du schuldest mir noch 10 Mille an die Sonderkommission vom LKA. Ich bin und war immer unschuldig.